Szene 11. Fräulein Schulz ist Sekretärin, nicht wahr? Ja, sie ist Sekretärin. Gut. Eine Sekretärin. Frage: Ist sie meine Sekretärin? Nein. Nein, sie ist nicht Ihre Sekretärin. Frage: Wessen Sekretärin ist sie? Sie ist Herrn Müllers Sekretärin. Bitte? Jetzt hören Sie bitte zu. Otto ist in Fräulein Schulzes Büro. Was tippen Sie, Fräulein Schulz? Was schreiben Sie? Oh, ich schreibe einen Brief. Naja, einen Brief. Einen Brief. Bitte, tippen Sie meinen Namen. Deinen Namen? Otto? Hier. O-T-T-O. Otto. O-T-T-O. Gut. Das ist mein Name. Frage: Ist sein Name Peter? Nein, sein Name ist nicht Peter. Frage: Wie ist sein Name? Sein Name ist Otto. Frage: Schreibt Otto seinen Namen? Nein, er schreibt seinen Namen nicht. Frage: Wer tippt seinen Namen? Fräulein Schulz tippt ihn. Gut. Ja, sie tippt ihn. Jetzt hören Sie zu, bitte. Fräulein Schulz, jetzt tippen Sie bitte Ihren Namen. Mein Name ist Schulz. S C H U L Z. Schulz. Und jetzt Ihren Vornamen. Oh, mein Vorname ist Anna. A, N, N, A. Anna. A, N, N, A. Das ist besser. Bitte wiederholen Sie. Ich schreibe meinen Namen. Bitte. Sie schreiben Ihren Namen. Er schreibt seinen Namen. Fräulein Schulz schreibt Ihren Namen. Mein Vorname ist Anna. Mein Nachname ist Schulz. Ich heiße Anna Schulz. Mein Vorname ist Otto. Mein Nachname ist Schmidt. Ich heiße Otto Schmidt. Wiederholen Sie. Ich heiße. Sie heißen. Er heißt. sie heißt? Frage. Heißt die Sekretärin Anna Müller? Nein. Nein, sie heißt nicht Anna Müller. Frage. Wie heißt sie? Sie heißt Anna Schulz. Frage. Heißt der Junge Otto Müller oder Otto Schmidt? Der Junge heißt Otto Schmidt. Und Sie? Ich frage Sie. Heißen Sie Otto Schmidt? Nein, ich heiße nicht Otto Schmidt. Frage. Wie heißen Sie? Ich? Wie ist Ihr Vorname? Mein? Und wie ist Ihr Nachname? Gut, das ist alles. Eine Pause von 5 Sekunden.